egal ob ich bekannt werde, ich beherrsch mein Handwerk, fress Mikros, auch wenn ich dann sterb, jetzt wird's ganz erb, bis der Erd oder Konzert. Und zwar ganz schwer, nämlich Tanzbär, ich mach weiter, auch wenn ich bei Tape an die Wand werf. Meine Texte sind schon schwer, von hier bis Bamberg, über die ganze Welt kennt man mein Gesamtwerk. Die Abwesen und Nasty, also wat mehr, wir burn mit zig Milliarden Ampere, Tequila Sunrise Style, zeig keine Angst mehr. Mein Hombre stehen hinter mir, dreh dich um, wir sind hinter dir, Hand her. Gib mir Frieden, Friede sei mit dir, Baby, bitte sehr. Bitte sag mal vom Mittelmeer, der nicht mal seinen Freunden den Rücken kehrt. Meine Homies nennen mich verrückt, weil ich Schiss vor mir selbst hab. Bin MC-Student und Arschloch, doch hauptberuflich Gangster. Bin schlauer Kopf, deine Denkprozesse dauern auf. Ich hol tief Luft, versorg mein Hirn mit Sauerstoff.